Thank you. vorher gestrickt, fünf Uhr gerichtet, ein Vorher zu haben, die uns auch mit dem Kopf durch ewig und die Stunde heimlich gerichtet und mit der Bahn verbrannt worden. Datum: den 16. Februar 1629. Bisher aber noch viel unterschiedliche Brände getan worden. Getan worden.